Was fangen wir damit an? Dass der Terminus religiöse Spezialistin für unsere Heldin nicht recht taugt, sollte einmal mehr deutlich geworden sein. Es handelt sich nicht um einen separaten Bereich der Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit. Animistische oder spirituelle Spezialistin mag deshalb präziser sein. Geht es doch um die Beziehungen zu den Spirits, zu Geistern aller Art. Eine solche Expertin ist in manchen Bereichen mehr gefordert als in anderen. Ein animistisches Weltverständnis führt schließlich dazu, dass bestimmte Lebenssituationen besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordern. Dort sind Individuen gefragt, die über große Erfahrung und Reputation verfügen, aber auch das nötige Talent besitzen, um die Schwierigkeiten zu meistern. Dass vor allem die Geburt, aber auch der Tod zu diesen Situationen gehören, steht außer Frage. Da geht es um den Übergang, die Passage und den Gestaltwandel der Seelen, der gelingen muss, um das Gleichgewicht zu erhalten und keine bösen Geister zu schaffen. Wir wollen uns hier auf zwei weitere Bereiche konzentrieren, die für uns heute weniger offensichtlich sind. Sie stellen Konfliktfelder zwischen den Menschen und Nichtmenschen dar. Das erste ist dieses. Wenn alle Wesen die gleiche Natur teilen und sich nur durch das Äußere unterscheiden, wenn also Tiere mitunter sogar als verkleidete Menschen gelten, wenn diese alle einer großen Gemeinschaft angehören und die guten Beziehungen maßgebend für das Wohlbefinden aller sind, dann ist es doch ein Skandal, wenn die einen die anderen jagen, töten und aufessen. Dieser Verrat kann nur Rache und Unheil nach sich ziehen. Das ist die Konsequenz der reziproken Logik. Quasi Mitmenschen zu töten und sich von ihnen zu ernähren, ruft eine metaphysische Unruhe hervor, schreibt Philippe Dicola und zitiert den Inuit-Schamanen Iwaluadjuk. Die größte Gefahr des Daseins rührt daher, dass die Nahrung der Menschen ganz und gar aus Seelen besteht. Es braucht gehörigen intellektuellen Aufwand, um den Konflikt zu vermitteln oder zu verschleiern. Verschiedene Strategien zeichnen sich ab, die oft miteinander kombiniert werden. Dass das Fressen und Gefressenwerden zu den Fakten des Lebens gehört und jedes Wesen ein Glied in der Nahrungskette ist, war den Menschen immer einsichtig. Die Idee eines Kreislaufs, eines ständigen Austauschs, der das Leben überhaupt ermöglichte, drängte sich davon selbst auf. Es ist die reziproke Logik, die die Lösung souffliert. Wenn Fleisch der Welt entnommen wird, muss auch Fleisch zurückgegeben werden.